das war, der Antikommunismus war wirklich leidend. Der Unternehmer hat schon hart auf die Nazis geschimpft, mäßig, aber wenn sie auf Stalingrad kam, ach, da haben wir eine Standkarte, weißt du, Fritz. Da merkt man, ob man den inneren Schweinehund in sich runterdrückt, wenn die Stalingrad geballert. Und da hat man richtig Angst gehabt, weil ich war noch mal beim Jungvolk und habe mir das unangenehm vorgestellt, ehrlich gesagt. Und mit dem Schweinehund kam ich schon zurecht, aber mit der Stalingrad-Orgel wäre es schwieriger gewesen. Also dieser Antikommunismus, der zog sich wirklich einsam durch. Dann kam die russische Grenzverhandlung und so weiter. Und die Erregung von Leuten wie Konkret und überhaupt Meinhof fing in dem Augenblick an, wo man sich plötzlich klar wurde, die sitzen ja zwar nicht als Nazis agierend, aber so lange Nazi-Substanz von Schlopke oben bis Frenkel und überall da. Einer der ersten Artikel von der Meinung ist zum Beispiel, wie dieser Generalbundesanwalt Frenkel erwischt wurde, dass er weiß Gott, wie viele Todesurteile gefällt hatte und dann muss er aus dem Verkehr gezogen werden. Das war der unmittelbare Nachfolger von meinem Papa. Zeitweise hat er schon überlegt, ob er nicht das schwere Amt wieder übernimmt, damit die Sache in Ordnung kommt. Und so weiter. Also dann fing der Sträger zum Beispiel, 1961 war das da mit Karlsruhe. Der hat eine ganz schlechte Ausstellung gemacht, ungesühnte Nazi-Justiz, wo nichts gezeigt wurde als alle möglichen Urteile, die die natürlich in Berlin, in der Reichshauptstadt hatten, von Massenhinrichtungen und alle möglichen Richter, die inzwischen brav und treu nach dem Dienstalter von 2 oder 3 Stufen gestiegen waren, sind plötzlich da gestanden. Und die SPD hat den Sträger schon rausgeschmissen gehabt. Weil sowas darüber reden wir nicht. Und da hat mein Papa ein unglücklicher Augenblick gehabt und hat gesagt, hochinteressant und so weiter. Er wusste schon, dass er vom Bundesgericht in den Bundestag geht. Und darauf hat SPD den Streiter wieder aufnehmen müssen. Und das war zum Beispiel einer so von den Nadelstichen, wo eine langsame Bewusstwerdung wurde. Wo man nicht gleich gesagt hat, wir sind Faschisten, muss man dazu sagen, sondern wir sind fertig geworden mit dem Faschismus, den wir betrieben haben. Dann kamen ja die Filme, zum Beispiel Staude, wo so ein Staatsanwalt gezeigt hat, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt. Rosenfilm Staatsanwalt? Ja, richtig. Also, und so allmählich, aber eher 59, 60, eine allgemeine Beschämtheit und Unlust, und natürlich damals auch Franzosen und Engländer noch nicht so begeistert von Deutschland, wie sie heute tun müssen. Die haben das brav und treu an ihm aus Butterbrot geschmiert und dann mussten sie halt ein paar besonders auffällige Herren, nicht aber der Herr Klopke, weil der andere war schon zu alt, um sich auf andere Leute einzustellen, aus dem Verkehr ziehen. Das hat dann aber mehr so eine Art von Grummelunruhe bewirkt. Ich würde nämlich als zweites sagen, die Art Antifaschismus, die mir nach 45 sozusagen als Jüngere hatte, die war total verinnerlicht als Reue- und Leiterwege und als Bekämpfung von falschen Denken. Zum Beispiel gab es 46 von Meinecke ein Buch Deutsche Katastrophe. Dieser Meinecke war schon 86 und hatte unter dem Kaiser ein Buch geschrieben vom Weltbürgertum zum Nationalstaat. Selbstverständlich war das der Nationalstaat der richtige Weg. Und jetzt erkennt er, oh Gott, unser Denken ist falsch gegangen. Und wenn mir nur mehr Goethe lesen würde, und am Ende unglauben, sagt er, der Goebbels, der hat immer diese wunderbare Matinee gemacht am Sonntagmorgen. Das sollten wir ihm doch nachmachen. Jede Stadt hat ein Goethe-Stündchen und da lesen wir Goethe. Unser Schütternder war, das ist in Konstanz, hat man seinen Kirchgang drin, nämlich um jede Frau immer in Matinee abreagiert und irgendwas Kulturelles gemacht. Das ist vollkommen erfolgt, nur seit dem Faschismus selbstverständlich nichts geändert. Denn was meinige entfallen war, Goethe ist auch im Dritten Reich begeistert gepriesen worden. So nicht, dann aber eigentlich so wirken. Also ich will damit sagen, die Schwierigkeit war, dass unser Antifaschismus und auch der von der Frau Rimek, Ziehmutter, vollkommen idealistisch gegen das falsche Denken war. Jetzt enthülle ich was. Ich habe allen Ernstes geglaubt, wenn ich Lehrer wurde. Wenn ich den Kindern die Denkfehler immer scharf anspreche und nachweise, dass es Denkfehler sind, dann werden sie nie mehr auf diese falschen Rassengedanken, die ja unlogisch sind, reinfallen. Ich sage es euch offen, ich habe fünf Jahre gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass die Schule überhaupt keine Maschine dazu da ist, dass man selber denkt, sondern dass sie ganz andere Zwecke dienen. Und ich möchte nicht sagen, dass ich der Dümmste oder der Naivste war, aber das war an sich die Art Antifaschismus, die erst auf dem Umweg überhaupt zum Protest kommen konnte. Erst wie ich gemerkt habe, dass die Schulen wirklich überhaupt nicht dazu erfunden sind, Selbstdenker zu erzeugen, sondern dass es die größte Sünde ist in dem Laden.